Und so geht das los, ist beides zugleich, eine vielfältige Einheit, die in unvergleichlicher innerer Anstrengung, ich selbst zu werden, versucht, und eine soziale Konstruktion, die erlaubt, wir zu sagen. Je näher man das eine oder das andere ansieht, desto absurder wird es, denn die Nähe blendet ja das jeweils andere aus. Gleichzeitig ist beides unverzichtbares Menschenrecht, einzigartig sein und irgendwo dazugehören. Wir und ich versuchen miteinander zurechtzukommen, und wo das nicht gelingt, werden sie erbitterte Feinde und versuchen gar einander auszulöschen. Traurige Karikaturen sind sie, die radikalen Individualisten, die leugnen, irgendwo herzukommen und irgendwo hinzugehören. Mindestens ebenso abstrus die radikalen Zugehörigen, die glauben, alles im Namen des Wir machen zu müssen und machen zu können. Aber umgekehrt ist Gesellschaft eine gewaltige Produktionsmaschine, die eben nicht nur Nahrung, Textilien, Maschinen und Waffen hervorbringt, sondern auch vielgestaltige Medien, die ich und wir miteinander verbinden. Eines dieser Medien trägt den Namen Kultur und umfasst so vieles vom Gebrauch einer Zahnbürste über Verhaltensformen in öffentlichen Einrichtungen bis Theater und Design. Und einer der Bestandteile von Kultur ist Kunst. In der Kunst begegnen sich ich und wir auf besondere Weise. Kunst ist von der Gesellschaft aus gesehen ein Mittel, um Spannungen zu bearbeiten und daraus möglicherweise Energie für zukünftige Gestaltungen zu gewinnen. Pathetisch gesprochen geht es um die Verwandlung von Zweifel in Utopie. Psychologisch gesprochen dagegen um die Stärkung des Ich gegen Anforderungen des Wir. Kunst meint am Ende, so viel man auch darüber sprechen und meinen kann, immer nur den Einzelnen. Wenn dieser Einzelne auch noch reich ist, dann kann er sich dieses Privileg auch noch materiell erkaufen. Und wenn er eingebildet ist, kann er sich dieses Privileg durch Verachtung erringen. Außer mir versteht das ohnehin niemand. Das genaue Gegenteil, jedenfalls auf den ersten Blick, scheint die populäre Kultur, der man die unterschiedlichsten Namen gegeben hat. Massenkommunikation, Kulturindustrie, Unterhaltung, Showbusiness, Traumfabriken, immaterielle Warenproduktion, Trivialkultur, Konsumpropaganda und so weiter. Ob das eine komplex, das andere reduziert, das eine erhaben und das andere banal ist, das eine bleiben, das andere vergänglich, das eine Wert und das andere Abfall, das alles ist bereits Teil einer ideologischen Bearbeitung eines semantisch-sozialen Widerspruchs. Was vom Bildungsbürger als einstigen Geheimnisträger seiner Klasse übrig geblieben ist, das zieht sich beleidigt zurück. Kunst ist eine Insel, eine Utopie, eine Daseinsform, die sich gegen die Ozeane, Wüsten und Dschungel der globalen Massenkultur mit ihren regionalen Ausläufern behaupten muss, wenn auch nur im Dienste einiger weniger. Der Klassencharakter von beiden scheint nur auf den ersten Blick evident. Die Kunst gehorcht dem bürgerlichen Prinzip, indem sie von beiden Seiten, den Produzenten wie den Konsumenten, zunächst Arbeit, Verzicht und Anstrengung verlangt, um sie nicht nur mit einer höheren Form von Genuss, sondern auch mit einem Distinktionsgewinn zu belohnen. Sie ist überdies heiliges Relikt einer vorkapitalistischen, feudalen, ständischen und handwerklichen Produktion, in der nur noch eine Art von Dingen hergestellt werden kann, Luxus. Dieser Distinktionsgewinn meint nur am Rande das Proletarische oder Prekäre unten. Heftiger geführt wird der Kampf darum innerhalb der Schichten und Fraktionen des Kleinbürgertums. Der obere unterscheidet sich durch Kunst vom unteren Teil des Kleinbürgertums und die progressistisch-liberale Fraktion des Kleinbürgertums unterscheidet sich durch Kunst von der konservativ-autoritären Fraktion. Hinzu kamen und kommen Distinktionen zwischen Stadt und Land, zwischen Generationen und Gesellschaftsformen, zwischen ästhetischen und philosophischen Grundannahmen, zwischen religiösen Traditionen und so weiter. Innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ist Kunst eine Waffe der Selbstbehauptung. Das macht sie von vornherein rebellisch, unruhig und skandalös, aber auch geschmeidig, korrupt und neurotisch. Für die Wertung des privilegierten Status ist Massenkultur nichts anderes als eine industrielle, serielle, komplexitätsreduzierte und in sich wertlose ästhetische Produktion, darauf ausgerichtet, die angesprochenen Massen ruhig, dumm und unempfindlich zu machen. Wo Kunst ist, ist vorne und Zukunft, wo Massenunterhaltung ist, da ist hinten und Vergangenheit. Gefährlich genug, denn einer der heißen Kerne von Unterhaltung in unserem Land ist die Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, die es nie gab. Die kapitalistische und bürgerlich beherrschte Gesellschaft kann nur drei Interessen daran haben. Erstens, man verdient daran und dies unter bemerkenswert wenig Einsatz von Rohstoff und Arbeitskraft. Anders als in der Kunst, wo die Identität von Produkt und Produktion Teil der angegebenen Mythologie ist. Künstler und Künstlerinnen sind nicht weniger als Schöpfer ihrer Werke, was schon auf die quasi religiöse Metaphorik hinweisen mag, herrscht in der Traumfabrik der populären Kultur eine strikte Trennung zwischen Besitzern, Maschinisten und Arbeitern. Der Besitzer sagt sich, um die Worte eines deutschen Medienmoguls zu zitieren, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, und hat damit schon hinreichend ausgedrückt, was er von seiner Kundschaft hält. Die Maschinisten mögen hier und da über die Qualität ihrer Produkte und den Druck von oben lamentieren. Sie, die Redakteure und Redakteurinnen, die Kolumnisten und Serienmacher, die Schauspieler, Dekorateure, Bildmacher, Inszenatorinnen und so weiter, sind am Ende doch nur dem Effizienzprinzip unterworfen. Und dann gibt es auch hier die Arbeiter, die Verfertiger von Heftromanen und Soap-Opera-Folgen, die Schlagersänger und Entertainerinnen, die Clowns und Akrobaten des Medienzirkus. Sie müssen dran glauben, so oder so. Auch sie müssen eine besondere Form von Authentizität verkaufen und sei es die Kunst, ein authentisches Arschloch zu sein. Ein paar von ihnen werden zu Millionären, das Gros dagegen bleibt in prekären und quasi proletarischen Lebensumständen gefangen. Schließlich entsteht daraus die Authentizität ihrer Aufstiegs-, Erlösungs- und Fluchtträume, die ihren neuesten Ausdruck in der Kultur von Influencern und Bloggern finden, in narzisstischen Endlosschleifen der Klickgenerierung. Die Klassenverhältnisse in diesem Segment sind einigermaßen eindeutig. Die Produktionsmittel gehören der Bourgeoisie und nicht selten auch jenem mehr oder weniger neuen Segment der globalen Superreichen, die sich unter den Bedingungen des Westens weitgehend sowohl gesellschaftlicher als auch staatlicher Kontrolle entziehen. Die Murdoch-Springer- oder Berlusconi-Medien wenden nicht mehr nur direkte Macht an, sie sind Elemente globaler Regierungsprozesse, die digitalen Megakonzerne kontrollieren nicht nur Kommunikation, sie sind Kommunikation. Und sie fressen blitzrasch, was sich als Start-up oder Selbstdesign und Selbstvermarkung durchzusetzen beginnt. Die Maschinisten und Arbeiter dieser Bewusstseinsindustrien gehören mehrheitlich dem konservativen mittleren Kleinbürgertum an, so dass es kein Wunder ist, dass sich in dieser Kultur deren hervorragende Triebkräfte spiegeln, die Aufstiegshoffnungen und die Abstiegsängste. Eine bizarre Dialektik von Manien für das Neue und das panische Festhalten ans Alte. Gesellschaftliche Sphären, in denen dies nicht dominant ist, kommen in der populären Kultur allenfalls am Rande vor. Das bourgeoise Klasseninteresse vermittelt sich also über eine kleinbürgerliche Klassenbefindlichkeit und erreicht schließlich einen Boden der Wünsche und der Projektionen in einer Sphäre, wo man sich mit Simulationen und Derivaten abgefunden hat. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sich möglicherweise einmal im Leben eine Kreuzfahrt auf einem Traumschiff leisten kann. Ausgeschlossen ist indes, dass sie, wie in der gleichnamigen Fernsehserie, zu einem Bestandteil der Biografie, zu einem Bestandteil von Ich werden, zu einer kulturellen Bereicherung wird. So wie in der hohen Kunst dem Subjekt das Empfinden für das Kollektiv verboten wird, so wird in der militanten Form von Unterhaltung dem Kollektiv verboten, das Subjekt in sich zu erkennen. Doch die Grenzen zwischen den beiden Sphären von Kultur in der demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft, der man passenderweise auch noch die Attribute High and Low angehängt hat, sind keineswegs so undurchlässig oder auch nur ordentlich kartografiert, wie es sich die reaktionäre Betrachtung gern vorstellt. Produzenten und Konsumenten wechseln von einer zur anderen Seite oder teilen ihre Aufmerksamkeit auf. Man bedient sich aneinander, das kollektive Unterbewusstsein der populären Kultur verwendet Elemente des individuellen Unterbewussten in der Kunst und umgekehrt. Und überall gibt es das, was Martin Scorsese die Schmuggelware genannt hat, künstlerische und kritische Elemente in einem Genrefilm zum Beispiel, und immer wieder wird, was nach allen Regeln der Kunst eigentlich ästhetisches Minderheitenprogramm sein müsste, zum sogenannten Mainstream, man mag es dann Kult nennen, wie eine Fernsehserie von David Lynch oder elektronische Musik, die vom Club ins Museum tanzt. Aber neben diesen ständigen Austauschprozessen der kulturellen Sphären, die sehr häufig nicht nur ästhetische, sondern auch politische und gesellschaftliche Elemente transportieren, gibt es auch ein allerdings eher instabiles Zwischenreich, in dem weder die Regeln der High-Kultur noch die der Low-Kultur, weder Kunst noch Massenkultur gelten, oder aber dynamischer, beide gleichzeitig. Und dieses Zwischenreich haben wir mit der griffigen Bezeichnung Pop belegt. Popkultur nach dieser Definition ist etwas anderes als populäre Kultur, aber auch etwas anderes als bürgerlicher Kulturbesitz. Es ist semiotisch gesprochen ein Raum, in dem Zeichen der Kunst so behandelt werden, als seien es Zeichen der populären Kultur, und Zeichen der populären Kultur so behandelt werden, als seien es Zeichen der Kunst. Gehörten die Beatles oder Radiohead zur Massenkultur oder zur Kunst? Was machte Andy Warhol und was bedeutet ein Keith Haring Kaffeeset im Büro der Kreativwirtschaftler? Früher oder später sortiert sich das wieder. Andy Warhol kommt ins Museum und die Keith Haring Kaffeetasse landet als Kitsch auf dem Flohmarkt. In der Rockmusik brechen Avantgarde und Erfolg stets konsequent wieder auseinander oder ikonisiert sich in entrückten Figuren wie David Bowie oder Björk. Aber es fließen auch wieder neue Energien in dieses instabile Zwischenreich namens Pop. Nach dem Ideal immerhin begegnen sich in diesem Reich die Klassen, die Geschlechter, die Kulturen, die Generationen, die Sprachen, die Traditionen auf eine nicht von außen diktierte, sondern sich selbst generierende Weise. Dieses Ideal kann man immer wieder erleben als dionysische Feier der Métissage, die auch gegen die apollonische Kälte der hohen Kunst gerichtet ist, eine stabile soziale Instanz oder gar eine praktische Organisation von Widerstand, indes konnte Pop nie werden. Und Pop wird den Verdacht nicht los, dass es sich dabei um eine Aneignung des weißen Mittelstandes handelt, vorgenommen an migrantischen, postkolonialen, queeren, schwarzen, regionalen, feministischen, marginalen oder dissidenten Subkulturen. Wenn es also nun an Antonio Gramscis Theorie vom Kampf um die kulturelle Hegemonie anzuknüpfen, um die Frage nach dem demokratischen, linken, kritischen und aufklärerischen Gehalt gilt es drei Sphären, man könnte auch sagen, drei kulturelle Sprachen zu betrachten, aber auch das, womit sie untereinander verbunden sind. Kunst, Pop, Kulturindustrie. Diesen drei Sphären, die ihr Verhältnis zueinander beständig neu bestimmen, sind die anderen Elemente sozialer Zugehörigkeit gegenübergestellt. Eine davon hat den seinerseits umkämpften Begriff von Klasse zugeordnet. Kritik und Theorie nun könnten als Ziel definieren, die Organisation von Kultur mit der Organisation von Klasse zu verbinden oder aber grundsätzliche Widersprüche zu klären. Was also ist das Klasse? Ich schlage einmal fünf Hauptkategorien vor. Die erste natürlich ist die mehr oder weniger objektivierbare wirtschaftliche Position. Proletarier ist demnach, wer für seine Arbeit nicht mehr Lohn erhält, als er zur ständigen Wiederherstellung der Arbeitskraft braucht. Das ist natürlich schon mal relativ. In einer reichen Gesellschaft gehören vielleicht Ferienrituale, Volksfeste und Mittelklasseautomobile dazu. Woanders ist nicht einmal ein Arztbesuch dabei garantiert. Bourgeois ist, wer Kapital bilden kann, das weder vom Konsum noch von der Erhaltung der Arbeitskraft und der Familie aufgefressen wird, sondern sich im Gegenteil danach drängt, sich zu vermehren. Und Kleinbürger schließlich mag jener Mensch sein, der sich im Lauf seiner Karriere verbessern oder verschlechtern kann, der mehr verdient, als er zur reinen Konstruktion der Arbeitskraft benötigt, so schafft er sich auch Kultur an oder den bescheidenen Besitz von Land und Architektur. Die objektive, gleichwohl relativ zu behandelnde Situation ist aber nur das erste Kriterium für die Klassenerfahrung. Die zweite ist die Gemeinsamkeit jener, die vergleichbare Erfahrungen dieser ökonomischen Situation des von ihr produzierten Arbeits- und Alltagslebens, eine Gemeinschaft der Riten, der Sprechweisen, der Codes und der Haltungen und Überzeugungen. Man kann es Milieu nennen oder etwas pathetisch, eine durch und für die Klassenzugehörigkeit erzeugte Heimat mit allen positiven und negativen Auswirkungen. Gewiss gibt es eine dialektische Beziehung zwischen der Veränderung der ökonomischen Situation und dem Milieu, das für die eine Trost und für den anderen Gefängnis bedeuten kann. Das dritte schließlich ist das, was vor dem Klassenbewusstsein kommt, nämlich nach dem materiellen Leben und dem sozialen Echoraum, das den semiotischen und emotionalen Haushalt zwischen Ich und Wir regelt, das Denken der Klasse. Ich weiß und spreche von meiner Klasse, vielleicht auch ex negativ, wie Karl Valentin, der bekundet, ich bin keiner von der Bourgeoisie. Wie verhalte ich mich zu meiner Klasse? Ich entwickle einen Klassenstolz, ich bin Bauer und will auch nichts anderes sein, also nur zum Beispiel weder Agrarunternehmer noch nützlicher Idiot der Nahrungsmittelkonzerne. Oder ich entwickle das Gegenteil, den heftigen Wunsch, mich von den Fesseln meiner Klasse zu befreien. Das kann der Aufsteigertraum sein, den der alte Kapitalismus nach dem Krieg versprach. Es kann aber auch in dem liegen, was Hermann L. Gremlitzer einst den Klassenverrat nannte. Ich bin ein Bürger und werde wohl nichts anderes sein, aber ich kann das innere und äußere Funktionieren dieser Klasse und ihrer fragwürdigen Herrschaft aufdecken. Das dritte ist eine Forderung an die eigene Klasse. Nicht ich allein, nicht mein Denken und Empfinden allein, sondern meine ganze Klasse muss sich emanzipieren, im Zweifelsfall auch mit den Mitteln der Revolution. Meine Klasse, das ist also materielle Wirklichkeit, sozialpsychologische und kulturelle Verinnerlichung und schließlich Bewusstsein und Ideologie. Wenn ich dem einen entkomme, schleppe ich die anderen mit mir weiter herum. Wenn ich indes rein theoretisch von allen drei mich lossagen könnte, wer bin ich dann noch? Bin ich dann überhaupt noch irgendwer oder irgendwas in meiner Gesellschaft? Die nächste Bestimmung meiner Klasse ist die politische, welche sich von der Beziehung zur Macht und zur Regierung ergibt. Die Klassen sind nicht nur in einem Kampf um die Verteilung der gesellschaftlichen Reichtümer und einem Kampf um die kulturelle Hegemonie begriffen, sondern auch in einem Kampf um das politische Gewicht. Es war so nie so einfach, dass einer mächtigen Herrschaft ein ohnmächtiges Volk gegenüberstände. Ohne einen Transformations- und Moderierungssektor dazwischen ist es nie gegangen. Dieser intermediäre Sektor erst macht eine Gesellschaft. Diktatoren sind nicht einfach Menschen, die alle Macht an sich reißen, sondern politische und militärische Konglomerate, die das entwickelte Klassensystem im eigenen Sinne arbeiten lassen. Ein Führer ist nichts ohne Menschen, die für ihn die Drecksarbeit erledigen, die seine Inszenierungen besorgen, die für ihn und sein System töten und sich töten lassen, die die dabei entstehende Macht verwalten. Klassenherrschaft also meint nicht nur die Herrschaft einer Klasse über die anderen, sondern auch Herrschaft, die durch die Klassen hindurchgeht. Was uns im Übrigen dazu bringt, die Bedeutung der Kultur für die Herrschaft noch einmal neu zu bedenken. Es scheint, als habe der ins rechte Milieu hineingewendete und missbrauchte Gramsciismus hier seine ersten Auswirkungen längst gezeigt. Kulturelle Hegemonie ist die Basis für die politische Macht, und zwar durch die Klassen hindurch, nur ideologisch, niemals praktisch, jenseits der Klassen. Die fünfte Bestimmung der Klassenzugehörigkeit ist die Verteilung des Wissens in einer Gesellschaft. Das vollzieht sich auf drei Feldern der Bildung und Wissenschaft, der Kunst und der Kultur und der politischen Information und Kritik. Klassenkampf zeigt ein besonders hässliches Gesicht, wo er Angehörigen einer Klasse den Zugang zur Bildung, Kultur und Kritik verwehrt. Und auch dies geschieht auf den drei Ebenen der materiellen Basis. Man muss sich Bildung und Kultur nicht nur erkaufen, sondern auch in Bezug auf die Lebensplanung leisten können. Nur zum Beispiel ist die Frage der entsprechenden Verschuldung mitentscheidend. Das soziale Erbe hat einen, wenn auch nicht den einzigen Bezug, zur materiellen Vererbung. Dann der sozialen Psychologie, Sprache und Auftreten provoziert die klassistische Einschätzung. So wird als dumm charakterisiert, wer nicht die Codes der Mittelschicht beherrscht. Und schließlich das Bewusstsein. Bildung, Kultur und Kritik müssen nicht nur von Interessen und Möglichkeit sein, sondern man muss auch das Bewusstsein von sich und der Institution haben oder entwickeln können. Meine innere Verfassung und meine soziale Konstruktion bestimmen gemeinsam und dialektisch miteinander verbunden meinen Zugang zu Bildung, Kultur und Kritik. Und wieder tut sich ein Widerspruch auf zwischen der objektiven, der kulturellen und der subjektiven Klassenzugehörigkeit. Als Beispiel können wir nun zur Kunst kommen. Als Mythos gesehen ist sie eine autonome Kraft jenseits der Klassen und ganz biografisch gesprochen für die Künstlerin und den Künstler ein Weg, dem vorgezeichneten Klassenschicksal zugleich zu entkommen und zu entsprechen. Wenn Antonio Gramsci sagt, jede Klasse habe ihre eigenen Intellektuellen, so kann man auch sagen, dass jede Klasse ihre eigenen Künstlerinnen und Künstler hervorbringt. Auch hier spielen die drei Faktoren, materielle Basis, soziales Milieu und Bewusstsein, ihre entscheidende Rolle. Nicht nur die Professionalisierung, sondern auch die Verwaltung und die Diskurse, sowohl was die Intellektuellen als auch was die Kunst anbelangt, sind unter der ökonomischen und politischen Kontrolle der herrschenden Klassen, also der Klasse, die man heute als Postbourgeoisie begreifen könnte, die Welt der Superreichen mit einer ungeheuren Entourage von Nutznießern und Zulieferern, und sie sind kulturell und ökonomisch in den Händen des avancierten Kleinbürgertums, also haben wir auch hier ein Dreiermodell. Die Produzenten, die Distribuenten, die Konsumenten von Kunst, von Pop und von populärer Kultur. Der Klassenkampf um die Kunst bezieht sich auf den Wert, und das heißt auf den Kern aller Fragen nach Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Das Kunstwerk, aber ebenso auch jedes Element der populären Kultur, ist zugleich Wert, Darstellung, Symbolisierung von Wert und kritische Reflexion von Wert. Die drei Formen Symbolisierung von Wert und kritische Reflexion von Wert. Die drei Formen der Wertbestimmung sind der materielle Wert, letztendlich also der Marktwert mit einigen zusätzlichen Parametern wie etwa Erhaltungskosten, Kontextualisierung, Fälschbarkeit und so weiter. Was in der Kunst das Produkt ist, in der populären Kultur die mediale Maschine. Der Fernseher, die Parabolantenne, der Ghettoblaster, das Smartphone und so weiter als Wertproduktion ist der Inhalt, hier also nur Vorwand für den Wert der Maschine, mit der Teilhabe daran eingefordert werden kann. Die kulturelle Katastrophe besteht dann in dem grotesken Missverhältnis zwischen Medium und Programm. Während man in der Architektur durch immer größere Fenster immer weniger Welt zu sehen bekommt, bekommt man in den Medienmaschinen unendliche Differenzierungsmöglichkeiten in Klang, Kontrast, Farbe etc. für immer undifferenziertere Angebote. Der Überschuss dies wird Alltag im Kulturkampf, entlädt sich als Aggression, also durch die Besetzung von sozialem Raum durch Akustik oder Beleuchtung. Dann der psychosoziale Wert. Das Kunstwerk bedeutet den Konsumenten eben nicht nur in seiner biografischen Individualität, zum Beispiel in den Riten der Transformation, sondern auch in seiner Klassenlage. Das bedeutet nicht, dass es dabei nur um die kleinen Unterschiede oder um Distinktionsgewinne ginge, es spricht indes meine Klassenlage an. Wenn der Kunstmarkt, wie wir wissen, vorrangig in den Händen der Oberschicht ist und der Kunstbetrieb bis in die Produktions- und Kommunikationsformen der Aufsteigerideologie des Kleinbürgertums gehorcht, kann der Kunstdiskurs diese Beziehung verstärken, leugnen, legitimieren oder auch kritisieren. Es mag den einen oder anderen Kunstkritiker, die eine oder andere Kunstkritikerin geben, die einen proletarischen Hintergrund haben. Eine proletarische Kunstkritik gibt es jedenfalls derzeit nicht. Spiegelverkehrt verhält es sich auch bei der populären Kultur. Man kann sie selektieren, verleugnen, kritisieren oder transformieren. Jeder Gebrauch von kulturellen Medien und je mehr als er sich auch öffentlich manifestiert, ist eine Konstruktion von Zugehörigkeit und zugleich eine Konstruktion von Ausschluss. Sowohl das Symphoniekonzert als auch der Bierzeltschlager schaffen zugleich Gemeinschaft und Exklusion, erklären, wer hier dazugehört und wer nicht. Man verwendet dabei den Woken-Begriff des Klassismus. Kunstbetrieb und Kunstgespräch, so die einhellige Meinung, spiegelten die Verachtung und Herabwürdigung der avancierten bürgerlichen Klassen gegenüber dem unteren Kleinbürgertum, dem Proletariat und der Neosklaverei wider. Aber so harmlos ist das nicht, so als müsse man den entsprechenden Betriebswirten nur einmal kräftig auf die Finger hauen und ab morgen hätten wir die Kunst von der klassistischen Schnöselherrschaft befreit. Der Wert, den die Kunst produziert, ist auf dreifache Weise ein Klassenwert. Und dies wird nicht etwa in Frage gestellt, sondern erst perfektioniert, indem sich ein Teil der Kunst, Praxis und Diskurs auf die Seite der progressistischen, linksliberalen, ökofeministischen, neoliberalismus-skeptischen, postkolonialen und antirassistischen Fraktionen des Kleinbürgertums stellt. Sie dient damit nur noch mehr einer Wertaneignung oder anders gesagt die Verbindung von Kunst und sozialer Bewegung innerhalb des bestehenden Rahmens funktioniert nicht viel anders als ein Greenwashing auf dem Markt der Konsumgüter. Genau so aber wird sowohl in der Kunst als auch in der populären Kultur immer wieder eine wahlweise elitär oder populistisch verkleidete Tendenz zu faschistischen Bildern, Narrativen oder Begriffen deutlich. Daraus ergibt sich nicht zuletzt auch eine Form der Zwickmühle für die Kritik. Klassenkultur und politische Semantik bilden komplexe, zum Teil fast unlesbare Verbindungen aus. Mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus in den westlichen Staaten hat sich eine fatale Bewegung gezeigt. Der Progressive flüchtet sich unter das Dach der mehr oder weniger elitären Kunst und der rechtspopulistische bis neofaschistische Impuls wandert immer weiter in den Hauptstrom der populären Kultur, die daraufhin wieder unter Generalverdacht gerät oder als Kampfplatz um die kulturelle Hegemonie einfach aufgegeben. Eine der Folgen davon ist das Schrumpfen, man hat sogar schon vom Verschwinden des Pop als freies Zwischenreich gesprochen. Ganz offensichtlich haben wir es mit neuen Allianzen und neuen Besetzungen zu tun, gegenüber denen es kaum eine kritische Gegenbewegung geben kann. So weit driften die kulturellen Sphären in der Gesellschaft auseinander, für die das Projekt der Demokratisierung ihren Glanz längst verloren hat. Vergegenwärtigen wir uns, was Antonio Gramsci über Kultur gesagt hat. Sie ist, Zitat, die Inbesitznahme der eigenen Persönlichkeit und die Erlangung eines höheren Bewusstseins, mit dem man dazu kommt, den eigenen historischen Wert zu verstehen, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten. Soweit Gramsci. Damit können wir zwei generelle Kulturtechniken unterscheiden. Nämlich einerseits die Schaffung von äußeren Werten, also eine Zunahme dessen, was man von Kultur hat, und andererseits die Erhöhung des Selbstwertes in Gramscis Sinn durch die Auseinandersetzung mit Kultur, also eine Zunahme dessen, was man an Kultur ist. Was man von Kultur leben kann, im Gegensatz zu einer untoten Kultur der Fetischobjekte und Eventinszenierungen. Wenn wir uns die Kulturpolitik der letzten Jahrzehnte ansehen, ist eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Konzeptionen unübersehbar, und ebenso unübersehbar ist die Trendwende hin zu Fetisch- und Mausoleumkultur, für die insbesondere die letzte deutsche Kultur vor der Corona-Pandemie stand. Das kulturelle Leuchtturmprojekt, das schon in der äußeren Form ausdrückt, dass es abstrakten Wert und nicht Inbesitznahme der eigenen Persönlichkeit anstrebt, lässt Kultur immer wieder auch als einen Klassenkampf von oben begreifen. Die Medien der Inbesitznahme der eigenen Persönlichkeit werden demnach entzogen, und zur gleichen Zeit werden die Medien transformiert, die für eine Bildung im Sinne Gramscis nutzbar gemacht werden könnten. Alle produzieren Kultur, wirklich alle, doch beherrscht wird sie von einem Konkordat von Staat und Ökonomie, die den gesellschaftlichen Instanzen ihrer Vermittlung immer mehr Erfüllung ihrer Interessen abverlangen. Im Gegensatz zur traditionellen Kultur ist populäre Kultur tatsächlich nicht an die Produktion des Fetischwertes wie etwa die Kunst gebunden, sondern ihrem Wesen nach genau andersherum als Wert in der Reproduktion der Arbeitskraft, gerade mit der Abwehr von Innehalten beschäftigt. Sie muss freie Zeit füllen, und nicht nur als Science Fiction haben wir die horrible Fantasie vor uns, dass es an einem bestimmten Punkt der Entwicklung von Subjekt und Gesellschaft nur noch freie Zeit, nur noch die Füllung mit populärer medialer Kultur gäbe, und sei es als vergnügliches Verfolgen tödlicher Menschenjagden, wie in sehr beliebten Science Fiction und Fantasy Serien imaginiert. An die Stelle des Einzigartigen tritt hier die stete Wiederkehr des Gleichen. Man könnte also vereinfacht sagen, Kunst repräsentiert Kapital, populäre Kultur repräsentiert Lohn, und ihr moralischer und ästhetischer Verfall repräsentiert Arbeitslosigkeit oder die Unmöglichkeit, sich durch etwas anderes als durch symbolischen oder realen Sadismus sich die eigene Person als zugehörig vorstellen zu können. Dieselbe Bewegung, die die populäre Kultur antreibt, ist in entgegengesetzter Richtung auch bei der Kunst zu beobachten. Auch sie schafft nun die Inbesitznahme der eigenen Person zugunsten einer vollkommen abstrakten Wertrepräsentation ab. Als Kapitalanlage verschwindet die Kunst in den Depots und bleibt selbst den Besitzern gegenüber unsichtbar. Der Wert des Ersten besteht in einer doppelten Steigerung. Das erworbene Kunstwerk nimmt an Wert zu, aber auch der Besitzer nimmt an Wert zu, weil er sich durch das Werk kultiviert wird. Der Wert des Zweiten aber liegt in der Entwertung, Reproduktion der Arbeitskraft und Reproduktion des dazu notwendigen Weltbildes sind als Verbrauch organisiert. Lässt sich auch hier kapitalisieren, indem man einerseits den Fetisch wieder durch die Hintertür hineinlässt und das Baseball-Sammelbild oder die Spider-Man-Erstausgabe zu teuren Kultgegenständen macht, oder indem man den Event-Charakter zum Exzess führt und nur zum Beispiel ein kleines Vermögen für ein Selfie mit deinem Lieblingsserienhelden verlangt. Ob ist dein Besuch in Disneyland oder auf dem Münchner Oktoberfest nicht nur teurer als der von Konzerten und Theatern, sondern weist auch einen höheren Ausbeutungswert an. Auf. In beiden Fällen und wie auch bei der großen Kulturmaschine namens Amazon entsteht populäre Kultur für die Mitte der Gesellschaft auf der Basis einer neofeudalen Ausbeutung des mehr oder minder neuen Dienstleistungsproletariats. Die Kultur, die auf der Basis solcher Ausbeutung produziert und distribuiert wird, kann gar nicht anders als eine Kultur der Ausbeutung sein. Natürlich kann ich auch bei Amazon auch die Werke von Marx, Foucault und Gramsci bestellen, doch eine Inbesitznahme der eigenen Person wirkt so entfernt wie eine gelebte kommunikative Solidarität. Anders gesagt, in der apokalyptischen Gesellschaft ist Kultur nun gerade das, was sowohl den Weg zum Ich als auch den Weg zum Wir versperrt. Kultur im Neoliberalismus spaltet den Adressaten und vernichtet den utopischen Zwischenraum des Pop, in dem die beiden anderen Sphären ihren Diskurs von Misstrauen, Neid und Verachtung schärfen. Man könnte sagen, die Kultur und die Kunst produzieren den Mythos des Bleibenden, während die Popkultur den Mythos der Dynamik, sogar den der kreativen Zerstörung produziert. Das Bleibende also wird von unten nach oben befördert, bis hin zu dem absurden Zustand, in dem Kunst und Kapital äquivalent geworden sind. Das Kunstwerk ist das Kapital, das nicht im Panzerschrank verborgen wird, sondern an der Wand hängt. Die Dynamik aber, man könnte im Sinne von Gramsci sagen, die Selbstzerstörung des historischen Wertes des Konsumenten wandert von oben nach unten. Auf bizarre Weise begegnen sich dann plötzlich Luxus und Müll wieder, weil eine Wertbestimmung nicht mehr möglich ist. Genauso wenig übrigens wie eine Wertbestimmung von Geld und Arbeit im Finanzkapitalismus noch möglich ist. Der Kunstmarkt dreht bekannterweise durch und die populäre Kultur produziert Dinge, die den progressiv-liberalen Teil des Kleinbürgertums in aller Verzweiflung nach Verbot und Zensur rufen lässt. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft, in beiden Teilen Deutschlands, wenn auch nicht in der gleichen Weise, war Kultur der Ausdruck eines erreichten Levels von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ausdruck eines demokratischen Projekts, mochte man auch hier wie dort von ihm real entfernt sein. Demokratie drückt sich im glücklichen Mangel von Herrschaftsästhetik durch eine Dialektik von Freiheit und Verantwortung der Kultur aus. Kulturelle Krisen sind daher immer auch als Krisen der Demokratie zu lösen. Aussagen, ganz egal ob richtig oder falsch, sind im oberen Segment dazu verurteilt, als Fetisch zum Besitz und zum Ritus der Distinktion zu werden. Aussagen, ganz egal ob richtig oder falsch, sind in der Bewusstseinsindustrie dazu verurteilt, den Laden im Sinne der Besitzer am Laufen zu halten. Unsere Kultur spiegelt also exakt den Prozess von Ausbeutung, Aneignung, Entfremdung und Akkumulation wider, der die Beziehung von Arbeit, Lohn, Preis und Profit in der Warenproduktion bestimmt. Und es ist die Klassenstruktur von Produktion, Distribution und Konsum, die dazu geführt hat, dass aus dem Projekt der Demokratisierung durch Kultur und der Kultivierung durch Demokratie ein narzisstisches Rückkopplungsspiel geworden ist, in dem jeder und jede nur das gespiegelt erhält, was er schon vor sich hat. Die Bewegung der Inbesitznahme des Subjekts wie die der Gemeinschaft ist zum Stillstand gekommen, zurückbleiben Besitz und Droge. Soweit die pessimistische Diagnose, die Antonio Gramsci dem Intellekt zubilligte, nicht aber dem Geist. Auf der ersten Ebene also bedeutete eine, sagen wir, revolutionäre Veränderung auf dem Gebiet der Kunst, die Produkte oder die Werte ihren bourgeoisen Besitzern zu entwenden und auf dem Gebiet der populären Kultur oder der Bewusstseinsindustrie die Produkte den Oligopolisten zu entwenden. Gerade um eine solche Erkenntnis zu verhindern, wurde die Spaltung der Kultur vorangetrieben in die zwei Sphären und ihre Codes, die einander strukturell missverstehen müssen. Der Bourgeois hält die industrielle Kulturware, mit der er oder seinesgleichen reich werden, nicht nur für minderwertig, sondern weiß auch darum, mit welchen Giften sie versehen ist, so dass er unfähig dazu ist, die Wirklichkeitswiderspiegelung darin zu erkennen. Und umgekehrt halten Proletarier und Kleinbürger die Kunst für elitär, abgehoben und unverständlich, weil sie nur die Verachtung darin erkennen, die ihre Besitzer und Betriebswirte damit verbunden haben. In beidem aber ist ein unerkanntes Leben oder, um es mit den Worten des marxistischen Theoretikers Ernst Fischer zu sagen, in aller ästhetischen Produktion steckt das noch Unerkannte der Wirklichkeit oder auch das Unbewusste der Traumarbeit. Veränderung der Konzeption führt zur Veränderung der Distribution, führt zur Veränderung der Produktion. Es genügt also nicht, von den Produkten der Kunst wie der populären Kultur etwas zu verlangen, mehr Bewusstsein, mehr Engagement, mehr Moral, mehr Solidarität, mehr Freiheit und so weiter. Es geht vielmehr um eine Veränderung der Struktur. Die kulturelle Revolution also bestünde zunächst darin, die Produktionsmacht in der einen Sphäre in Frage zu stellen und in der anderen Sphäre die Verfügungsmacht der Besitzer. In beiden Sphären ging es also darum, mehr gesellschaftliche Kontrolle und mehr Verteilungsgerechtigkeit zu ermöglichen, während in der Wirklichkeit der Prozess der Privatisierung immer weitergeht. Immer weniger Konzerne produzieren die globalen Bilder, immer weniger Personen bestimmen über den Wert von Kunstwerken und das Ranking der Produzenten. In der Science Fiction gibt es dazu die apokalyptische Fantasie der totalen Macht von Entertainment und industriellem Bewusstsein und der totalen Werte von Kunstwerken, die nicht nur Verbrechen, sondern auch Kriege auslösen können. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir in einer Situation der Verheerung stecken. Nicht nur verheerte Kultur, sondern auch eine Kultur der Verheerung. Das war für Gramsci nicht anders. Zitat: Obwohl sie alle intelligent und guten Willens sind, muss man bei den einfachsten und elementarsten Dingen anfangen, sogar bei der Sprache. Soweit Gramsci. Es muss also auch um ein anderes Sprechen in und ein anderes Sprechen über Kultur und Pop geben. Die Dringlichkeit einer Veränderung wird durch den Umstand verborgen, dass unsere Gesellschaft auch kulturell, auch künstlerisch eine des Überflusses und nicht eine des Mangels scheint. Der Überfluss vermittelt die Illusion der Wahlfreiheit. Wie ein Supermarkt, so sagt auch die Kultur, es ist doch für jede und für jeden etwas dabei. Was du am Ende mitnimmst, ist genau das, was an der Schnittstelle zwischen Geldbeutel, Geschmack und Moral dir die eigene Person widerspiegelt. Der Überfluss lässt uns imaginieren, niemand sei ausgeschlossen, für alle gäbe es den angemessenen Weg und Hand auf Herz, ist es nicht besser, wir haben eine Kultur, die vom Markt geregelt wird, als eine, die von einer Hauptverwaltung ewiger Wahrheit und staatseigenem Geschmack wie bei autokratischen Regierungen ganz in der Nähe. Doch genau an dieser fluiden Form der kulturellen Marktregelung ist das Problem zu erkennen, das sich aus Antonio Gramscis zu Beginn zitiertem Satz bezieht. Weder Kunst noch Pop sind direktes Klasseneigentum, sie können in ihrem Kern von jedem Menschen in einer Gesellschaft verwendet werden, sofern es das Interesse oder mit Gramscis Begriff den Willen dazu gibt. In ihrer Funktion als Transformation von Energie, von Wert und von Sprache. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie etwa frei verfügbar wäre. Die Kultur besitzt drei Formen des Besitzes. Das erste ist der Fetischbesitz eines Originals. Und natürlich entwickelt auch die Popkultur ihre Fetischobjekte der Einmaligkeit oder extremen Seltenheit, wie die Gitarren eines Rockmusikers. Die zweite Form der Aneignung als Besitz ist das Verwertungsrecht, das sich Konzerne sichern, indem sie es den primären Produzenten abkaufen und das sogenannte geistige Eigentum in Markteigentum verwandeln. Und das dritte schließlich ist die Verwaltungsmacht einer staatlich-gesellschaftlichen Kulturbürokratie, die darüber bestimmt, das richtige Kulturgut an die richtigen Adressaten zu bringen, die Popkultur als wilde Wucherung des kollektiven Unterbewusstseins zu einer sozialverträglichen Landschaft zu zähmen. Diese politische Ökonomie der Kultur bildet ein geschlossenes, aber dynamisches und, wenn man so will, tolerantes System aus. Auf diese Weise wird Kultur nicht nur zum Abbild, sondern auch zum Produktionsmittel der jeweiligen Spielart des Kapitalismus, in unserem Fall der kapitalistischen Demokratie oder, um es mit Angela Merkels Jahrhundertbegriff zu sagen, der marktkonformen Demokratie. Die Klasse bestimmt in drei Diskursen sowohl die Produktion als auch die Konsumption von Kunst in der materiellen Wirklichkeit, in den Codes und Fantasien des Milieus und in der Beziehung zur Macht, man könnte auch sagen im Gestaltungsraum. Was sich also als Aufgabe stellt, Gramsci verwendet immer wieder das Wort Bildung dafür, ist eine kritische Verbindung von politischer Ökonomie, psychoanalytischer Kulturtheorie und kritischer Semantik. Anders gefragt, wie wird produziert, wie wird kommuniziert und wie wird empfunden? So spiegeln sich also zum einen die ökonomische Systematik, zum anderen die Klassenverhältnisse und zum dritten nicht zuletzt ein politischer Wille in den Produkten der Kultur in allen ihren Sphären. In der Vermittlung wird staatliches Wollen in gesellschaftliche Praxis verwandelt, aber dieser Vorgang ist auch umgekehrt, wo Kultur zum Beispiel zu einem Instrument der sogenannten Softpower wird, also etwa beim Einsatz der Kunst zum Beispiel nicht unbedingt als direkte Propaganda, sondern vielmehr als Verführungsmacht. Als Softpower wird die Freiheit der Kunst zur Performance, der Kunstfreiheit, zum Beispiel im demokratischen Kapitalismus. Eine solche Rolle spielte Kunst in der Zeit nach dem deutschen Faschismus und im Kalten Krieg. Sie spielt sie aber auch ganz aktuell nach der von unserem Kanzler ausgerufenen Zeitenwende. Kunst, Pop und Entertainment spielen dann eine Rolle in einem Systemwechsel. Nur zum Beispiel distanziert sich ein Vertreter des Fun-Punk angesichts des Überfalls auf die Ukraine in Deutschland öffentlich von seiner Kriegsdienstverweigerer-Vergangenheit. Bestimmte Künstler werden nicht mehr eingeladen, bestimmte Lieder nicht mehr gespielt, bestimmte Filme nicht mehr gezeigt. Nachdem jahrzehntelang die Entpolitisierung von Kunst und Unterhaltung erklärtes Programm der Kulturpolitik war, erfolgt die Repolitisierung gleichsam über Nacht. Künstler und Künstlerinnen und Konsumenten und Konsumentinnen begegnen sich, insofern es die Vermittlungsinstanzen ermöglicht haben, auf der Ebene der Individuen wie auf der der Klasse. Das bildungsbürgerliche Ideal beschreibt eine direkte Kommunikation, sagen wir, der Seelen, allerdings unausgesprochen in einem Rahmen, die Klasse vorgibt. Die satirische Performance hingegen gibt uns einen Künstler vor, der seinen extremen Individualismus im Dienste, um nicht zu sagen als Clown, einer Klasse auslebt. Diesen kulturellen Klassenclown gibt es freilich sowohl in der sogenannten Hochkultur als auch in der populären Kultur der Massenmedien. Sogenannte Comedians etwa führen lustvolle Regression und kognitive Ignoranz als Vorteile einer proletarischen oder provinziellen oder kleinbürgerlichen Lebensweise vor. So sehr der ökonomische Aufstieg gefeuert wird, wird der kulturelle Abstieg zum Faszinosum. Als Belohnung für den Verzicht auf politische Mitwirkung und öffentliche Wirkung wird das Leben in ein endloses Volksfest mit stetiger Infantilisierung verwandelt. Damit wird die Klasse kulturell erneut zum Gefängnis, sozusagen in einer Spiegelung des strukturellen Ausschlusses von Bildungswegen und Chancengleichheit. Wo es dort noch einer ideologischen Begründung bedarf, hilft die Konstruktion eines negativ besetzten Begriffs von Elite. Was anderswo als hohe Kunst betrachtet wird, das enthält aus der Perspektive der Kulturindustrie den Geschmack des Verrückten, Unverständlichen, Anmaßenden, Elitären, Dekadenten und so weiter. Im Kampf um die kulturelle Hegemonie hat man in beiden Sphären ein Feld der doppelten Verachtung erzeugt. In den 70er Jahren gab es in der Bundesrepublik einen sozialdemokratischen Versuch, die beiden Sphären einander näher zu bringen, indem die Schwellenangst zur Kunst verringert werden sollte. Kunst am Bau, Festspiele in Arbeitsstätten, Lockerung von Dress und anderen Codes. Und es gab auf der anderen Seite, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Versuche der Unterhaltung, ein Mindestmaß an sozialer Wirklichkeit und Moral abzuverlangen. In den osteuropäischen Ländern, auch in der DDR, gab es eine ständige, manchmal konfliktreiche Auseinandersetzung darum, sozialen Auftrag und individuelle Freiheit oder das politische Bewusstsein und die kollektiven Impulse des Unterbewusstseins miteinander in Einklang zu bringen. Aber bis zu einem gewissen Grad zeigte sich auch hier, dass der Klassencharakter der Kultur nicht allein über ihre manifesten Inhalte kontrolliert werden kann. In der gemeinsamen neoliberalen Gegenwart sind die Debatten, die hier wie dort dazu geführt worden sind, einfach vergessen worden. Was uns im Übrigen zu einer weiteren Forderung von Antonio Gramsci führt, nämlich der, die Bildungsarbeit nicht allein auf die Werke der Kunst und die Produkte der Unterhaltungsindustrie zu richten, sondern auch auf deren Geschichte. Kulturelle Macht realisiert sich nicht nur in der Produktion und in der Distribution kultureller Güter und Ideen, sondern auch in der Reflexion, der Theorie und vor allem der Kritik. Immer noch vorherrschend ist eine Form der Kritik, die die Sphären voneinander trennt, eine Kunstkritik, die der sozialen Geschlossenheit von Kunstbetrieb und Kunstmarkt zu Diensten ist, eine Kritik des Entertainments, die nichts anderes als den Unterhaltungswert im Sinne hat. Auch hier war es die Popkritik, die ganz andere Wege vorschlug und die Öffnung der Sphären nicht nur begrüßte, sondern beförderte. Der fundamentale Verzicht auf kulturelle Hegemonien freilich stand im Zeichen eines allgemeinen Hedonismus in Gesellschaften, die noch im Aufbruch, nicht kurz vor der Apokalypse, sich wähnten. Was Gramsci einst eine sozialistische Bildungskultur nannte, wäre heute vielleicht eine basisdemokratische, postkoloniale, ökologische, queere und soziale Form einer selbstorganisierten Kultur. Dazu muss freilich ein Firewall der populären Kultur durchbrochen werden, die das schale Versprechen eines Ersatzmilieus zu kodierten Bedeutungsschleifen programmiert. Die Kritik der Unterhaltungsindustrie darf sich nicht an ihrer ästhetischen oder diskursiven Minderwertigkeit festmachen, noch sich in reiner Ideologiekritik erschöpfen. Denn einerseits ist sie keineswegs überall blanke Lüge oder Surrogat, sondern vielmehr umgeformte Widerspiegelung jenes Teils des wirklichen Lebens, der sich in Träume, in Begierden und Ängste verwandelt hat. Und andererseits sind beide, die populäre Kultur des Wir-Diskurses und die Kunst des Subjektdiskurses, in sich komplexe semantische und soziale Systeme. Das heißt, es kann glücklicherweise nie vollständig gelingen, sie zu kontrollieren, zu manipulieren, zu beherrschen oder zu unterdrücken. Der Entdeckung der Schmuggelware und der verborgenen Vitalität mag folgen, was Gramsci projizierte. Zitat: Eine neue Kultur zu schaffen bedeutet nicht nur, individuell originelle Entdeckungen zu machen, es bedeutet auch und besonders, bereits entdeckte Wahrheiten kritisch zu verbreiten, sie sozusagen zu vergesellschaften und sie dadurch Basis vitaler Handlungen, Elemente der Koordination und der intellektuellen und moralischen Ordnung werden zu lassen.